Ja, ich weiß genau, dass er mich erlöst hat. Jesus starb für mich so allein. Ja, ich weiß bestimmt, dass er es für mich tat. Durch sein Wort weiß ich es, bin ich sein. Das hat Jesus getan für jeden, für die Nachbarn genau wie für mich. Was du mir erträumst, will er dir dann schenken. Komm zu ihm, habe Mut, warte nicht. Ja, ich weiß genau, dass ich nun sein Kind bin und dass er mich liebt alle Zeit. Ja, ich weiß bestimmt, denn er gab sich selbst hin, dass sein Haus dort bei ihm steht bereit. Das Jesus getan für jeden, für die Nachbarn genau wie für dich. Was du nie erträumst, will er dir noch schenken. Komm zu mir, habe Mut, warte nicht.